Joey D. and the Starlighters mit prima Partymusik. Fannie Mae heißt die Nummer, die B-Seite einer Single, die vermutlich 1962 erschienen ist. Joey D. heißt eigentlich Joe Di Nicola. Er und die Starlighters waren schon über ein Jahr lang die Hausband der Peppermint Lounge in New York, als sie 1961 einen Nummer-1-Hit mit einer Nummer über eben diesen Club hatten. Peppermint Twist. Nachdem die Twist-Saison vorüber war, hatte er keine großen Hits mehr, aber Musik machte er weiterhin. Die Joey D-Nummer gerade kam von einer Single-B-Seite und diese Rückseiten sind für mich genauso spannend und mysteriös wie die Rückseite des Mondes. Auf jeden Fall sind da eine Menge Schätze verborgen. Interessant ist aber auch ein Fall von Verbundwerbung auf der Hülle der nächsten Single. Sie erschien 1966 und diese Werbung, die ist so etwas wie die Aufforderung zu legalem Drogenkonsum. Es heißt da, noch sind wir jung und das Leben ist schön. Wir wollen es genießen bei einem Pernod. Pernod stimmt freundlich füreinander. Speedy's locomotive on the railroad line. Tell the driver man that ain't got much time. There's a little lady waiting down the track. I'm on my way to meet her, ain't had no time to pack. So hurry on, mister, I just learned. Reservation's been confirmed. I ain't got no sleeping car or papers rate. I'm picking out a chicken in the third class rate. Don't misunderstand me, cause I pay my fare. The train is built to bust and ain't no place is fair. So hurry on, mister, I just learned. My reservation's been confirmed. Stations, I don't need no fear. Pass on my instructions to the engineer. Don't want no interruptions till I reach Lucille. keep this engine moving, don't you let it freewheel. So hurry on, mister, I just learned. My reservation's been confirmed. Speed on. My Reservation's Been Confirmed heißt dieser Song, eingespielt von 5 englischen Musikern anno 1966. Eine kräftige Dosis Chuck Berry steckt in dieser Eigenkomposition von den 2 Gitarristen der Band, Keith Hopwood und Derek Lackenby. Ein dritter hat an dieser Nummer mitgeschrieben, von dem kenne ich aber nur den Nachnamen Silverman. Vom Sound her erinnert dieser Song an den frühen Rhythm and Blues Boom in England 1963 bis 65 mit Bands wie den Stones, Pretty Things oder Yardbirds. 1966 war so etwas schon seltener geworden. Vielleicht spielen die 5 Musiker auf dieser B-Seite die Musik, die sie am liebsten spielen. Ihre Hits hatten sie mit ganz anderer Musik, mit leichtgewichtigen, harmonischen Popsongs. Die A-Seite von My Reservation's Been Confirmed ist No Milk Today. Von den Herman's Hermits ist die Rede. Ihr Hit No Milk Today war vom späteren 10cc-Gründer Graham Gouldman komponiert worden. Goldman kam wie die Herman Hermits aus Manchester. Er war 20, als sein No Milk Today ein Riesenhit wurde. Das war allerdings nicht sein erster. Als er 19 war, 1965, hatten die Yardbirds schon einen großen Hit mit einem seiner Songs, For Your Love heißt er. Die Herman's Hermits waren zur Zeit von My Reservation's Been Confirmed und No Milk Today auch nicht viel älter, wenn man den Geburtsdaten im Bravo-Lexikon der Popmusik glauben darf. Leadgitarrist Derek Lackenby war mit 23 der älteste von ihnen, Sänger Peter Noon war noch keine 19. Für die nächsten Minuten begeben wir uns jetzt endgültig in das klangvolle Reich der knisternden Rille. Musik von kleinen 7-Inch-Singles, auf denen auch das Rauschen der Sanduhr Zeit zu hören ist. See the girl with cymbals on her fingers entering through the door. Ruby glistening from her navel, shimmering around the floor. Bells a beco ting-a-ling-a-linging going through my head. Sweat is falling just like a teardrop's running from her head. Now she dancing, going through the movement, swaying to and fro. Body moving, bringing back a memory, thoughts of long ago. Blood is rushing, temperature is rising, sweating from my brow. Like a snake, her body fascinates me, I can't look away now. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. Stop, stop, stop all the dancing, or I'll have to leave. She's moving all around the tables, luring all inside. But I know that she cannot see me, hidden by the light. Closer, closer, she's getting nearer, soon she'll be in reach. As I enter into a spotlight, she stands lost for speech. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. Stop, stop, stop all the dancing, or I'll have to leave. Stop all the dancing or I'll have to leave. Now all the people are staring, don't know what to think. And we struggle, knocking over tables, spilling all the drinks. Can't they understand that I want her? Happens every week. Heavy hand upon my collar, throws me in the street. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. Stop, stop, stop all the dancing, or I'll have to leave. Knisternden Kunststoff geht's heute Nacht hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Um Schätze auf altem und neuem Vinyl. Das war gerade Musik aus England und der Türkei. Zuerst die Hollies mit ihrem Hit Stop, Stop, Stop aus dem Jahr 1966. Eine Eigenkomposition von drei der fünf Hollies. Das Banjo im Echo-Sound hat etwas leicht Psychedelisches. Vielleicht soll damit der Zustand des Helden im Song beschrieben werden. Es geht in dem Lied um die verwirrende Wirkung einer Dame auf einen Beobachter, der sie in einem Club tanzen sieht. Sie macht so einen Eindruck auf ihn, dass er all die Tanzerei um sich herum stoppen will. Ihm bleibt tatsächlich die Luft weg. Jede Woche passiert das wieder. Give me time to breathe, singt der Held im Refrain. Das Lied endet mit dem unsanften Rauswurf aus dem Lokal. Mehr verstehe ich vom Text leider nicht. Nach den Hollies gab es die B-Seite einer Single von Erkin Koray. Erkin Koray gehört zur ersten Generation von türkischen Popmusikern, die Elemente der türkischen Musiktradition mit Pop und Rock fusionierten. Bis heute ist der Gitarrist und Sänger aktiv. Von wann die gerade gehörte Single B-Seite ist, weiß ich leider nicht. Ich habe nicht einmal das Cover dieser Single. Vermutlich ist sie aber zu Beginn der 70er Jahre aufgenommen worden. Das Lied heißt Aşka İnan Meyorum, zu Deutsch Ich glaube nicht an die Liebe. Es ist das Lied eines enttäuschten Liebhabers. Lange hat er die Frau geliebt, aber sie habe ihn betrogen und sich über ihn lustig gemacht. Komponiert und getextet hat Erkin Koray dieses Lied nicht. Es stammt von einem mir unbekannten Komponisten, von A. Nail Bayshu. Aber arrangiert hat Erkin Koray dieses Stück Aşka İnan Meyorum, Ich glaube nicht an die Liebe. An dieser Stelle herzlichen Dank an Aynur Dedeli für die Übersetzung dieses Liedes. Von der Türkei nach Italien. Es muss in den 60er Jahren eine Zeit lang angesagt gewesen sein, sich in Songs gesellschaftskritisch zu äußern. Auch Sänger, die sich sonst im Pop-Mainstream tummelten, sprachen dann schon mal über den einen oder anderen Missstand. In welchem Verhältnis da echtes Anliegen und profitinteressiertes Dranhängen an einen Trend ausbalanciert waren, brauche ich jetzt Gott sei Dank nicht zu beurteilen. Tatsache ist, dass in diesem Zeitgeist viele erstaunliche Dinge möglich wurden. Mondo in Mi Sette heißt die nächste Nummer aus dem Reich der knisternden Rille. Welt in E7. Und einen anderen Akkord als diesen E7-Akkord gibt's in dieser Welt tatsächlich nicht zu hören. Prendo il giornale e leggo che di giusti al mondo non ce n'è. Come mai il mondo è così brutto? Si siamo stati noi a rovinare questo capolavoro sospeso nel cielo, nel cielo, nel cielo. Sempre c'è una guerra, ma però, per fortuna, stiamo arrivando sulla luna, mentre qui c'è la fame, c'è la fame, ai ai ai, ai ai ai. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Ogni atomica è una boccia e i birilli sono l'umanità. Il capriccio di un capoccia ed il mondo in aria salterà. Si rapina lunedì, ci si ammazza gli altri dì. Guarda un po' che società, ipocrisia qua e là. Non esiste morale, c'è il vertù più complesso, un problema del sesso e le persone serie che non racconta storie, le han spedite in ferie. Questa terra è monopolio delle idee sbagliate, qui si premiano quei film dove c'è un morto in più, si divorano i romanzi con il vizio a rate, c'è persino corruzione dove c'è lo sport. No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Kiko, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi. se noi tutti insieme in un clan ci uniremo cambierà questo mondo se noi daremo una mano a chi ha più bisogno ci sarà solo amore solo amore ci sarà Das war kein Sprung in der Platte. Der Minimalismus dieses Songendes ist wirklich so in die Rillen der A-Seite einer Single gepresst worden. Vermutlich in der zweiten Hälfte der 60er Jahre. Ein über sechsminütiges Werk ist das. Die unverwechselbare Stimme gehört natürlich Adriano Celentano und seine Begleitband hieß damals I Ribelli, die Rebellen. Mondo in Misette heißt das Stück. Adriano Celentano empfiehlt sich hier als Sprechgesangskünstler und Skatsänger. Und die minimalistische Begleitung mit Blues-Mundharmonika-Einwürfen ist für damalige Verhältnisse einfach unerhört. Zum Vergleich bietet sich die B-Seite dieser Single an, Una Festa sui Prati, der Hit von Celentano überhaupt. Im Text von Mondo in Misette geht es am Anfang um diverse gesellschaftliche Probleme, Scheinheiligkeit zum Beispiel oder Monopolwirtschaft. Später wird ein Mädchen getröstet, das wegen all der schlechten Nachrichten weint und am Ende des Songs steht ein damals vielen leicht über die Lippen gehendes Credo. Wichtig ist, dass sich alle zusammentun. Wenn wir alle zusammen sind und uns vereinen, wird sich die Welt verändern. Soweit Adriano Celentano e I Ribelli in Mondo in Misette. Vielen Dank hier an Michael Riedel für die Übersetzung der beiden italienischen Titel in dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. San Francisco, every is this microphone working? But oh, sorry. Okay. 1, 2, 3. No, shut up. Okay. 1, 2, 3, 4. Finger cymbals. Yeah. Penny whistle solo. Jug. Yeah. Okay, now everybody shut up, okay? Because now comes the verse bit. Hurdy-gurdy mushroom man has locked me in a frying pan, and everybody laughs at me, the frozen scarecrow in the sea. And all the fishes swim away and say, don't hassle us today. And will my auntie come for tea? And people come and hassle me and try and stop me doing it as if I didn't know it. Shit. Shall we go on to the next bit now? Yeah. Fluffy hair on a polar bear means more to me than a lavatory. You can't go far in a motor car with my front door key. Anyone and everything is everywhere is anyone is anything is everyone is anywhere is anything. Take my hand in a magic van and we'll take a trip over seven seas. Just a guy and a beauteous chick and a tropical disease. La la la la la la la. Do anything, you know, I mean, do anything except that. No, actually, it's all gone a bit weird now. No, look, can we have slightly less children? Because it's all getting too commercial. Oh, no. This is all going horribly wrong. It's all sounding like white sugar. It's all gone too sugary, soppy. Couldn't we just keep it like a whole earth acoustic band? That was the worst experience I've ever had. Selten sind Hippies so genial durch den Kakao gezogen worden wie in der britischen Fernsehserie The Young Ones Mitte der 80er Jahre. In einer WG mit diversen Archetypen britischer Jugendkultur war Neil der Typ des ewigen Hippies und Hangers. Seine Sprache war voll von längst unmodern gewordenen Ausdrücken wie groovy und natürlich hatte er strähnige lange Haare. Verkörpert hat Neil damals der Schauspieler Nigel Planner und zusammen mit ausgebufften Musikern wie Dave Stewart von Hatfield and the North, National Health etc. hat er auch ein paar Platten gemacht. Das war gerade die B-Seite einer Single von Neil aus dem Jahr 1984. Hurdy Gurdy Mushroom Man heißt der Song. Vor Neil gab's etwas Hitparaden Psychedelia vom Sommer 1967. Die britischen Flowerpot Man mit der B-Seite ihres einzigen großen Hits Let's Go to San Francisco. Die B-Seite war mir bis vor kurzem völlig unbekannt. Es ist die wesentlich abgespacetere Fortsetzung der A-Seite Let's Go to San Francisco Part 2. Ich fand die Platte im letzten Sommer auf einem Pariser Flohmarkt. Um knisternden Kunststoff geht's heute Nacht hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk und jetzt ist erstmal wieder Zeit für einen veritablen Hit und eine Single A-Seite. Musik. Ray Dawsons Mango Jerry 1971 mit Lady Rose, vielleicht ihrem charmantesten Song überhaupt. Die nächste Nummer war auch 1971 ein Hit. Sie ist tönender Beweis, dass auch originelle Akkordfolgen und Rhythmen und sogar ein langes E-Piano-Solo in die Hitparaden kommen können oder vielleicht doch eher konnten. Auf jeden Fall kam diese Nummer im Sommer 1971 bis auf Platz 4 der britischen Top 10. Stars in my eyes, try not telling too many. einen Schluss muss man einfach bis zum letzten Ton ausspielen. Das war Family, anno 1971, mit In My Own Time. Ich fand diese Nummer damals schon toll, aber erst neulich ist mir aufgefallen, was für einen ausgefuchst sparsamen Groove der Drummer Rob Townsend bei der Nummer spielt. Roger Chapman war der Sänger von Family und er ist bekanntlich bis heute als Solist aktiv. In seinem Live-Repertoire tauchte kürzlich diese Nummer wieder auf, In My Own Time, und einer der Musiker von Chapmans aktueller Band erzählte, wie schwierig es gewesen wäre, all die musikalischen Details aus der alten Aufnahme herauszuhören, die ungewöhnlichen Akkorde des Intros zum Beispiel. Hier ist eine andere Art Tonkunst, diesmal nicht von einer leicht knisternden Single, sondern von einer 10-Inch-LP, die vermutlich Anfang der 60er oder Ende der 50er Jahre erschienen ist. Is it Italy? Are we a pair? me here at last on the ground, you in midair, sending the clown. Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps staring around, one who can't move. Where are the clowns? Send in the clowns. Just when I'd stop opening doors, finally knowing the one I really wanted was yours, making my entrance again with my usual flash. You ruined my life. No one is there. You'd want what I want. Sorry, my dear. Where are the clowns? Send in the clowns. Don't bother, they're here. Schätze auf schwarzem Vinyl geht's heute nach dem Soundcheck vom Deutschlandfunk. Zuerst gab's gerade den Pianisten Oscar Peterson, Herb Ellis Gitarre, Ray Brown Bass und Buddy Rich am Schlagzeug mit Lester Leaps In. Und gerade das eben war eine Single, die in diesen Tagen erschienen ist, eine Wiederveröffentlichung vom Jazz Master Label. Es residiert in London, nur leider geizt es mit Informationen, wann dieser Song aufgenommen wurde. Die Sängerin ist die mir leider völlig unbekannte Loris Alexandra. Sie sang den Stephen Sondheim-Standard Send in the Clowns. Das nächste Lied ist auch ein Evergreen aus England diesmal, erstmalig ein Hit 1967. Diese Version hier entstand vermutlich ein paar Jahre später ganz woanders. I'm feeling that. wonder if one day that you say that you care. If you say you love me gladly, I gladly be there like a puppet on a string. I'm like a puppet on a string. Oh yeah, I would do anything you ask me to, 'cause I'm a puppet. Die meisten werden diesen Song in der Originalversion von Sandy Shaw kennen. Die Version gerade sang Ken Booth, sie ist zurzeit als 7-Inch-Single wieder erhältlich, veröffentlicht vom Studio One Label. Knapp 2 Stunden mit knisterndem Vinyl, Schätzen auf altem und neuem Vinyl gehen so langsam zu Ende. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank und das sind hier noch 2 Titel aus den Jahren 1969 und 1999. Zuerst Crazy Elephant mit Gimme Gimme Some Lovin' und ein neuer Titel der John Spencer Blues Explosion, New Year heißt die Nummer und in Klammern steht dahinter Destroyer. Aber zuerst Crazy Elephant. Musik.